money. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. Mi vieja libreta, miro al cielo esperando beautiful life, it's a sweet life, it's my life, it's your life. Tonight, tonight, then we gon' set it right. Live in the daylight and dance through the night. When the sun is out and the moon is asleep, it don't matter where you are, the world's at your feet. Have some fun and get loose with me. Let it in your heart and set yourself free. Fiesta forever, forever, fiesta. La noche has only begun. La bella vita. Thank you. this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, we'll be right back. hier ist Andreas Kramer aus dem Radio Kiepenkerl Morgenteam. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende bei uns im Kreis Coesfeld. Und am Montagmorgen, da starten wir dann wieder gemeinsam in die neue Woche. Ab 6 Uhr Radio einschalten, Radio Kiepenkerl am Morgen. Laurentia, liebe Laurentia, mein, wann werden wir wieder zusammen sein? Am Sonntag. Aber Lisa, warum singst du denn nicht mit? Am Sonntag, da kann ich nicht. Da gehe ich zu Euronics. Da will jeder hin. Zum verkaufsoffenen Sonntag. Mit fantastischen Angeboten bei Euronics XXL in Lüdinghausen. Euronics. Best of Electronics. Das größte Modehaus im Münsterland auf über 3000 Quadratmetern? Natürlich Hollard in Südlohn. Willkommen im Haus der starken Marken, wo Service noch groß geschrieben wird. Hollard in Südlohn. Das Besondere in Sachen Mode. Hollard.de. Braucht Ihr Jaguar ein paar Streicheleinheiten? Lassen Sie die Jaguar-Service-Profis vom Autohaus Leifkes ans Werk. Flexible Termine, geschulte Mechaniker, modernste Diagnose- und Reparaturtechnik, Originalteile sowie attraktives Zubehör. Der neue Jaguar-Service für Coesfeld. Nur im Autohaus Leifkes. Leifkes.com. Unsere Gartenmöbel haben Lust auf Frühling und wollen nur das eine. Raus an die frische Luft. GAP, Ihr Gartenmöbel-Lagerverkauf. Die wohl größte Auswahl im Münsterland. Unschlagbare Preise, alles direkt zum Mitnehmen. GAP, Gartenmöbel-Lagerverkauf. Appelhülsen, Münsterstraße 70, gap-aktuell.de. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits mit Best of Electronics. Viel Spaß wünscht Euronics XXL in Lüdinghausen. Euronics. Best of Electronics. With marmalade. Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Thank you. 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. You pick me up when I'm